Erster Eliphas von Teman antwortete und sprach, Zweiter, tut der Mensch Gutes, hilft das Gott? Nein, es hilft nur dem Menschen selbst. Rasse 3. Hat Gott einen Vorteil, wenn du gut bist? Oder bekommt er etwas, wenn du richtig lebst? Vierter, straft Gott dich, weil du ihn fürchtest? Bringt er dich deswegen vor Gericht? Fünfter, deine schlechten Taten sind sehr groß. Deine Fehler sind endlos. Sechster, du nahmst deinen Brüdern Dinge weg ohne Grund. Du nahmst armen Menschen die Kleider. Siebter, du gabst Durstigen kein Wasser. Du gabst Hungrigen kein Brot. Achter, ein starker Mann bekam das Land. Ein wichtiger Mann wohnte dort. Neunter, du schicktest Witwen ohne Hilfe weg. Du behandeltest Waisen sehr schlecht. Zehnter, darum sind Fallen um dich herum. Plötzlich kommt Angst über dich. Elfter, siehst du nicht die Dunkelheit? Siehst du nicht die große Flut, die dich bedeckt? Zwölfter, Gott ist sehr hoch im Himmel. Sieh die Sterne an, wie hoch sie sind. Dreizehnter, du sagst, was weiß Gott? Kann er durch die Wolken sehen und richten? Vierzehnter, Wolken sind wie ein Schleier für ihn. Er sieht nicht. Er geht am Rand des Himmels. Fünfzehnter, willst du den Weg der alten, bösen Menschen gehen? Sechzehnter, sie starben zu früh. Ihr Fundament wurde wie ein Fluss weggespült. Siebzehnter, sie sagten zu Gott, geh weg von uns. Was kann Gott ihnen tun? Achtzehnter, doch Gott gab ihren Häusern Gutes. Ich will nicht wie diese schlechten Menschen sein. Neunzehnter, gute Menschen sehen das und freuen sich. Der Unschuldige lacht über sie. Zwanzigster, unser Feind ist zerstört. Feuer hat alles von ihnen verbrannt. 21. Werde Gottes Freund. Dann wirst du Frieden haben. Dann kommt Gutes zu dir. 22. Höre auf Gottes Lehre. Behalte seine Worte in deinem Herzen. 23. Kehre um zu Gott. Sei demütig. Entferne die Sünde aus deinem Haus. 24. Wirf dein Gold in den Staub. Wirf es zu den Steinen im Bach. 25. Dann wird Gott dein Gold sein. Er wird wie helles Silber für dich sein. 26. Dann wirst du dich an Gott freuen. Du wirst zu Gott aufblicken. 27. Wenn du zu ihm betest, hört er dich. Du kannst deine Versprechen halten. 28. Was du tust, wird gelingen. Licht wird auf deinen Wegen sein. 29. Wenn es schlecht läuft, rufst du, Hilf. Er hilft den demütigen Menschen. 30. Er rettet Menschen, die nicht schuldlos sind. Er rettet sie, weil du gute Taten tust.